Der Funk ist für den Normalhörer da. Tralli, tralla, tralalala. Den gibt es nicht. Das wär gelacht, für ihn wird doch Programm gemacht. Ohne Schund, ohne Salz, ohne Schmutz. Es wacht der Hörerschutz. Politik ausgeschlossen. Religion ausgeschlossen. Die sexuelle Frage ausgeschlossen. Was bleibt denn da? Ja, was bleibt denn da? Das Tralala, ja, das Tralala, nur das Tralala, Tralala, la, la, la, la, Tralala, Tralala, Tralala, nur das Tralala, Tralala, la, la. Die Kunst verpflichtet zu nichts, indem sie unterfreut. Die Kunst verpflichtet zu nichts, indem sie uns erfreut, erfreut. Wir trällern, Wiener Walzer, nur nichts von heute. Wir können den Hörern beeidigen, wir wollen keinen beleidigen. Der Rundfunk liefert dem Hörerstamm Tralli, tralla, tralalala, daraufhin sein normales Hörprogramm. Rücksicht plus Vorsicht plus Heiterkeit, Überschrift, Reportage der Zeit. Es klappt so weit. Stimmung wird gesendet, Heimatkunst wird gesendet, Natur wird gesendet. Drum tralala, ja das tralala, nur das tralala, tralala, la, la, la, la, tralala, tralala, tralala. Nur das Tralala, Tralala, Lala. Die Natur zwingt uns zu nichts, indem sie uns erfreut. Die Natur zwingt uns zu nichts, indem sie uns erfreut, erfreut. Wir singen von Wald und Wiese, nur nichts von heut. Wir können den Hörern beeidigen, der Neckar kann keinen beleidigen. Dies funkt man mit verstärktem Chor, Tralli, Tralla, Tralalala, dem Hörer ins normale Ohr. Der sitzt, nur mit einem Normalhemd geschmückt, auf seinem Stühlchen, geschützt, entrückt. Das Mikro scherzt, nur kein Skandal, der Puls der Zeit schlägt streng normal. Hört, hört, Tralli, Tralla, Tralalala, es trällern die Arbeitslosen. Tralli, Tralla, Tralalala, im Keller blühen wieder die Rosen. Schön ist dies Leben, schöner der Schmus. Schönheit verpflichtet zu nichts, indem sie uns erfreut. Im Namen des Gerichts, nur nichts von heut. Eins können wir allen beeidigen, das Leben tut nichts wie beleidigen.